Wenn ich in mein Postamt gehe und dort in der Schlange stehe, ist sofort ein reges Treiben, weil sich Frauen an mir reiben. Tamori, oh du wundervolles, billig Duschgel. Tamori, es tut so weh, denn ich riech aus allen Poren, da ist jedes Weib verloren. Ich hör sie zittern bei mir stehen. Leider kann ich sie nicht sehen. Tamori, oh du wundervolles, billig Duschgel. Tamori, es tut so weh. Ich hab's benutzt und kenn lange schon den stechend scharfen Schmerz der Kastration. Seine Seifen, seine Laugen versetzten zärtlich mir die Augen. Die Reizung rötet schnell die Beine. Ein starker Schmerz für mich alleine. Was soll ich in SM-Shops gehen? Man kann doch in der Dusche stehen.